Wenn deine Titten mir den Kopf verdrehen, dann ist es wieder an der Zeit für dich den Rock zu heben, vorne am Block zu stehen, bis der Beamer hält. Ich wicke Nutten weiter durch und zahl niemals Geld. Sie will nicht, dass ich gehe, doch ich hau wieder rein. Sie zieht ne Fresse, ich sage keinen Grund traurig zu sein. Ich fick Topmodel Ersche, frag bei Heidi nach. Ist der Ziel nicht zu Hause, leg ich Heidi flach. Sie sagt gay, no way. Ich sag, ist okay, denn ich bin kein Cocksucker, so wie Volker B. Es ist gay over, die Konsole ist aus. Du hast meinen Fuß in deinem Arsch und presst die Sohle heraus. Ja, ich steh auf sie, wie auf Zyan Kali Beats. Suicide Queen, weil du Zyan Kali liebst. Willst du sehen, wie sie lutscht? Dann geh auf YouTube, sie dreht den Joint ein. Und ich nehm einen Zug, ein Gepfercht in dem Zug. Ohne Bänke, du stehst gerne vor Zügen, so wie Robert Enke. Die Depressionen, ja, sie holen dich ein. Dabei warst du nur 5 Minuten mit Dieter Bohlen allein. Mein Penis hat nen Mund und er flüstert in dein Ohr. Baby, lutsch mir die Eier. Mein Penis ist ein Ohrwurm, er kriecht durch dein Ohr hoch ins Hirn und legt dort seine Eier. Ich bin der Bitch, ja, der Slut-Magnet auf meinem Rücksitz, dorthin, wo deine Slut bald geht. Das ist nicht Splatterhaus, das hier ist Slutterhaus. Nach nem Deep Throat schick ich deine Slut nach Haus. Ein tödlicher Schwanz in ihrem Bauch, ja, sie schlägt die Bibel auf. Bete dein letztes Mal, der Antichrist rammt dir die Niere raus. Mutter gefickt, Arsch gefickt, ich bin ein Familienmensch. Dein Vater holt den Galgenstrick, weil ich deine Familie bang. Seine Freundin wartet auf mich an der Hintertür. Er rennt dir hinterher, als ob er ein Sprinter wär. Morgen geht der Hayden in irgendeinem Forum, denn seine Freundin hat von meinem Penis ein Ohrwurm. Maske auf, Apfel aufgegessen und dann raus hier. Du leckst Spiegeleier auf, denn du bist ein Haustier. Auf mein Haustier wirft deine Schwester einen Blick. Dabei hat sie doch mein Pitbull erst gestern gefickt. Wer hätte gedacht, dass in der Unterhose Schlangen sind? Sie taucht den Kopf ein und bleibt lange drin. Du zahlst für Sex, weil's mit dem Wichsen nicht klappt. Mit Gucci-Bandana wisch ich mir meine Wichse hier ab. Mein Penis hat nen Mund und er flüstert in dein Ohr.